frisst und jeden Schluck von sich genießt. Ich bin der Dampf, der immer höher zieht und sich dann wieder neu ergießt. Bin das Perpetuum mobile und jage mich im Hamsterrad. Ich bin die Zelle, die sich ewig teilt. Ich renn durchs Ziel direkt zum Start. Ich suche meinen Rastplatz auf dem Punkrock Highway. Fast forward, but looking for my way. Ich suche meinen Rastplatz auf dem Punkrock Highway. Fast forward, but looking for my way. Ich suche meinen Rastplatz auf dem Punkrock Highway. Fast forward, but looking for my way. Ich suche meinen Rastplatz auf dem Punkrock Highway. Fast forward, but looking for my way. Fast forward, I'm looking for my way.